zunehmende Vereinsamung in dieser Welt. Eine Welt, die immer mehr von uns verlangt, sich über das zu definieren, was wir haben und nicht, was wir sind. Wenn man Menschen anhand dessen beurteilt, was sie haben und nicht, was sie sind, wird sehr einfach, diese zu bewerten. Hast du was, bist du was, irgendwas. Aber alles, was man besitzt, ist genauso vergänglich wie man selbst. Deswegen muss man immer mehr haben wollen, um das Gefühl zu haben, man sei am Leben. Was wir haben und nicht, was wir sind. Was meine Musik betrifft, da streite ich mich ungern mit Menschen und da bin ich auch nicht der Meinung, dass da irgendwie ein schlechter Geschmack irgendwie an den Tag gelegt wurde. diese Welt da draußen ist die Hölle. Thank you. am breathing fire. You're crazy and I'm out of my mind. Cause I'm stärker als die Macht des Gefühls, und nichts ist gefährlicher als die Rache des Gefühls.